2. Liebe Fahrgäste, in unserem Bordrestaurant haben wir heute extra für Sie italienische Wochen. Nudeln mit Gemüse- oder Fleischsoße und als Nachtisch einen Kaffee für nur 6,80 Euro.